Nun, wir alle fürchten böse Menschen. Aber das Böse hat viele Gesichter. Und eins davon ist für mich das Fürchterlichste. Und das ist die Gleichgültigkeit guter Menschen. Als unpolitisch zu sein.